Vista e Bella. Genieße Dolce Vita Tour mit dem Fiat 500 Elektro. Das italienische Lebensgefühl, das jede Ausfahrt zum Genuss macht. Und das Beste, den Fiat 500 Elektro gibt es bereits ab 19.990 Euro. Mehr Infos bei deinem Fiat-Partner oder auf Matte. Na, auf Urlaubsfest? Dann nicht mehr raus aus dem Stress und rein in den Urlaub. Last Minute mit Coeva. Lassen Sie sich individuell beraten und buchen Sie Ihren perfekten Sommerurlaub. Jetzt schnell die letzten Plätze unter der Sonne sichern. Online auf Coeva.at oder in Ihrem Coeva Reisebüro. Also im nächsten Jahr wollen wir mit unserer Firma weniger Umsatz machen und weniger Gewinn. Und ein bisschen weniger Innovation und weniger Nachhaltigkeit stehen auch ganz oben auf der Priorliste. Ein bisschen weniger Gamer. Weil so kein Unternehmen denkt. Die Bank Austria sorgt dafür, dass sie mehr aus ihrem Business machen. Zum Beispiel mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen. Bank Austria macht mehr draus. Die besten Hits. Salzburg. Salzburgs beste Mix.